Die Bernsteinkette. Ein Höhepunkt der Porträtmalerei Leutzes ist das Gemälde Die Bernsteinkette von 1847. In diesem Doppelporträt hat sich Leutze seiner Familie gewidmet. Es zeigt seine junge Frau Juliane, die er 1845 geheiratet hat, mit der etwa einjährigen Tochter Ida auf dem Arm. Juliane ist schwanger mit dem Sohn Heinrich Eugen, der im November 1847 zur Welt kommt. Das Mädchen wendet sich dem Betrachter zu und hält ihm eine Bernsteinkette entgegen. Eine raffinierte Lichtführung und die auffallende Größe des Kindes machen es zur absoluten Hauptperson des Bildes. Der Bernsteinkette kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da man dem Bernstein heilende Eigenschaften zuschrieb, wie zum Beispiel Linderung beim Zahnen. Die Gestalt der Kette in Form einer Acht steht in der Zahlensymbolik des Mittelalters für einen glücklichen Anfang und für eine Neugeburt und bildet daher den Hinweis auf die bevorstehende Geburt des zweiten Kindes.